Der Dünndarm. Sobald die ersten Mini-Häppchen im Dünndarm ankommen, passiert die richtig echte Verdauung. Der bunte Tortenbrei wird bei seiner Durchreise durch diesen Schlauch fast komplett in den Wänden verschwinden. In etwa wie Harry Potter auf Gleis 9¾. Der Dünndarm packt die Torte beherzt. Er knetet auf einer Stelle herum, hackt den Nahrungsbrei in alle Richtungen, pendelt mit seinen Zotten in ihm herum und schiebt den völlig vermischten Brei kräftig vorwärts. Unter dem Mikroskop sieht man, selbst die winzigen Darmzotten helfen mit. Sie bewegen sich hoch und runter wie kleine Trampelfüßchen. Einfach alles ist in Bewegung. Egal, was unser Dünndarm so tut, er befolgt dabei eine Grundregel. Es geht weiter, es geht nach vorne. Dafür gibt es den sogenannten peristaltischen Reflex. Der Erstentdecker dieses Mechanismus isolierte ein Stück Darm und blies Luft durch ein Röhrchen hinein. Der Darm pustete kontaktfreudig zurück. Deshalb empfehlen viele Ärzte ballaststoffreiche Nahrung für eine angeregte Verdauung. Unverdauliche Ballaststoffe drücken gegen die Darmwand und sie drückt interessiert zurück. Diese Darmgymnastik sorgt dafür, dass Essen schneller durchkommt und geschmeidig bleibt. Schrittmacherzellen im Dünndarm geben kleine Stromstöße von sich. Für unsere Darmmuskeln ist das, als würde ihnen jemand wupp zurufen und wieder wupp. So driftet der Muskel nicht ab, sondern wuppt kurz zurück, wie beim Tanzen zum Bass in der Disco. Die Torte bzw. das, was von ihr übrig ist, wird so zielsicher weitergeschoben. Der Dünndarm ist der fleißigste Abschnitt unseres Verdauungsrohrs und sehr gewissenhaft bei seiner Arbeit. Er lässt nur in klaren Ausnahmefällen zu, dass ein Verdauungsprojekt nicht vorankommt, beim Kotzen. Der Dünndarm ist da ganz pragmatisch. Er steckt keine Arbeit in etwas, das uns nicht gut tut. Solche Dinge lässt er formlos, unverdaut zurückwandern. Die Torte ist nun, bis auf gewisse Reste, im Blut verschwunden. Eigentlich könnten wir diesen jetzt in den Dickdarm folgen. Aber dann würden wir eine mysteriöse Kreatur verpassen, die hörbar ist und oft falsch verstanden wird. Das wäre schade, also bleiben wir noch kurz hier. In Magen und Dünndarm liegen nach der Verdauung nur noch grobe Überreste herum. Zum Beispiel ein unzerkautes Maiskorn, magensaftresistente Tabletten, überlebende Bakterien aus der Nahrung oder ein aus Versehen verschlucktes Kaugummi. Unser Dünndarm liebt Sauberkeit. Er gehört zu diesen Gestalten, die nach einem großen Essen immer gleich die Küche aufräumen. Besucht man 2 Stunden nach der Verdauung den Dünndarm, ist hier alles blitzblank und es riecht kaum nach irgendetwas. 1 Stunde nachdem der Dünndarm etwas verdaut hat, fängt er an, sich zu reinigen. Dieser Vorgang heißt im Lehrbuch wandernder motorischer Komplex. Dabei öffnet der Magenpförtner einmal kollegial die Tore und wischt seine Reste zum Dünndarm. Der wiederum übernimmt den Job und erzeugt eine kräftige Welle, die alles vor sich herschiebt. Mit einer Kamera betrachtet sieht das so unvermeidlich rührend aus, dass selbst trockene Naturwissenschaftler den Motorkomplex als Housekeeper, also als kleinen Haushälter bezeichnen. Jeder hat seinen Haushälter schon einmal gehört. Es ist das Magenknurren. Und das kommt nicht nur aus dem Magen, sondern vor allem aus dem Dünndarm. Wir knurren nicht, weil wir Hunger haben, sondern weil nur zwischen dem Verdauen endlich mal Zeit fürs Putzen ist. Wenn Magen und Dünndarm leer sind, ist die Bahn frei. Und der Haushälter kann loslegen.